what? Or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Yeah, why die? Hallo, willkommen. Mit der Februar-Ausgabe. DIY or Die, jeden vierten Montag im Monat hier bei Radio Z auf der 95,8. Und als Intro habt ihr gerade den Song The Product von Minuteman gehört. Minuteman, eine Band aus San Pedro, Kalifornien. Und der Song ist von ihrer 12-Inch-EP Buzz or Howl Under the Influence of Heat, die 85 auf SST Records erschienen ist. Und Andy hat mit immer wieder Minuteman-Spielen in der Sendung es geschafft, dass ich mich auch endlich mal mit denen beschäftigt habe. Und jetzt voll dabei bin. Die sind so ein bisschen an mir vorbeigerauscht vorher. Ich habe ganz wenig aktuelle Sachen mit dabei, aber zumindest überhaupt irgendwas dieses Mal. Ich habe eine aktuelle Veröffentlichung dabei, die jetzt auf Tape erschienen ist. Und zwar haben Leak aus Berlin, die hat mir hier schon ein paar Mal auch vorgestellt, was Neues veröffentlicht. Das Album heißt Living in a Fiction. Es soll eigentlich als Platte erscheinen. Das verzögert sich aber wohl irgendwie gerade und gibt es aber jetzt eben auch schon auf Tape, rausgekommen auf Turbo Discos. Und es gibt 10 bouncy Post-Punk-Songs, irgendwas zwischen Tristesse und Nervosität. Und ihr hört jetzt mal den Song Stuck in Boredom. Der geht so. I'm sorry. Das waren Leak mit dem Song Create und davor lief der Song Stuck in Boredom von ihrem neuen Album Living in Fiction, das ich hier als Tape habe. Noch das obligatorische Tape-Geräusch. In einem leuchtenden Orange gehalten und Riso-Cover. Genau. Leak aus Berlin. So, das war's mit meinen neuen Neuvorstellungen. Fast. Ich habe eine noch mit dabei. Wir kommen mit sehr, sehr, sehr viel Verspätung oder wir haben mit sehr viel Verspätung den neuesten Nürnberg sehen und sterben Sampler dabei. Das war jetzt schon der 5. Geschichten aus dem Volkstrauergarten. Der wurde im November 25 veröffentlicht mit 23 Bands unterschiedlicher Genres aus Nürnberg und Umgebung. Und wir haben mal drei davon ausgesucht. Als erstes hört ihr Betamind mit dem Song Into the Abyss. Betamind mit dem Song Into the Abyss vom 5. Nürnberg Sehen und Sterben Sampler. Leider gibt es die Band gar nicht mehr. Gerade deswegen wollten wir sie einmal hier spielen. Und Andi hat sich auch noch zwei Songs vom Sampler ausgesucht. Genau, Jesse hat ja schon gemeint, erzählt, wie viele Bands da drauf sind. 23 Stück aus Nürnberg, Großraum Nürnberg. Ich finde das schon immer sehr beeindruckend, was dann doch hier alles an Underground-Musik, DIY-Underground-Musik zusammenkommt. Mir gefällt, wie bei so vielen Samplern, auch bei dem natürlich nicht alles. Es ist schon auch teilweise Punk, der weit weg von meinem beziehungsweise unserem Punk-Hörempfinden entfernt ist. Aber ich habe auch trotzdem zwei Bands noch rausgesucht, die mir gut gefallen haben. Die würde ich jetzt auch hintereinander spielen. Einmal das Deutsch-Punk-Projekt Seuchenpest mit dem Song Nürnberg ist eine Scheißstadt. Und danach hören wir noch Bibi Blockwart mit Geh vorbei. Den Song fand ich cool. Ist ein richtig guter Gegen-alles-Deutsch-Punk-Song. Der davor vor allem gegen Nürnberg. Also ihr hört Seuchenpest und Bibi Blockwart vom aktuellen Nürnberg-Sampler-Geschichten aus dem Volkstrauergarten, Entschuldigung. Ja. Ich hab geschmiert. Let's go. Wer es noch schafft, der ist doch randvoll. Doch, naja. 1, 2, 3. Next please, next Das waren Bibi Blockwart mit Geh vorbei. Wir haben gerade abgefeiert, dass ich es cool finde, dass mal wieder sich Bands aus Bayern trauen, auf Mundart zu singen. Und ich finde, das kommt da cool. Also es hat Charme und erinnert dann doch ein bisschen auch an so 80s Deutschpunk aus Bayern, der sich auch getraut hat, bayerisch zu singen. Also sehr, sehr cooler Song. Und davor haben die irgendwie auf Mundart gesungen, diese Seuchenpest? Vielleicht ein kleines bisschen, aber ich glaube, die schämen sich da mehr. Ja, auf jeden Fall waren das zwei Songs von dem aktuellsten Nürnberg-Sampler. Ist ja mittlerweile eine ganze Reihe geworden. Genau, weiter so. Und jetzt gibt es ein Special. Nee, vorher kommt noch eine. Ach so, stimmt. Stimmt. Jetzt habe ich die Überleitung. Alles gut, aber das ist auch eine gute Überleitung. Und zwar habe ich eine Band auf dem Sampler nicht gespielt, aber ich habe von der Band einen Tonträger mitgebracht. Und zwar... auch ziemlich neu, brandneu rausgekommen ist von der Nürnberger Hardcore-Band Clayface ihr zweites Album Nichts ist in Ordnung. Dieses Album ist auf ihrem bandeigenen Label Golem erschienen und ist... Habe ich schon gesagt, dass das zweite Album ist? Ja, das zweite Album jetzt. Und ja, zu hören ist sehr harter Hardcore-Punk. Ich finde es sehr, also abwechslungsreich als das erste Album, also es ist auch was mir sehr gut gefällt, viele Tempowechsel auch in den Songs, also es sind auch mal melodischere Songs, aber dann auch mal wieder ziemliches Geballer, also auch für Leute, die auf so japanischere Hardcore-Punk-Sachen oder auch ein bisschen heavyere Hardcore-Sachen abfahren, sicher ein zu empfehlendes Album. Es ist alles deutschsprachig, auch textlich sehr, sehr sozialkritisch, auch sehr cool geschrieben, teilweise auch persönlich, teilweise aber auch direkt auf die gesellschaftlichen Missstände bezogen. Also gefällt mir auch sehr gut. Ja, die Band spielt sehr selten. Wenn sie mal spielen, dann schaut sie euch an, das macht Bock. Und ich habe von dem Album jetzt den Opener ausgesucht, der Generationenvertrag. Und der Song ist auch ein guter Rundumschlag gegen alles, so wie die vorherigen zwei Songs. Also passt es eigentlich. Aber der Song ist nicht auf dem Sampler. Nicht, dass jetzt Verwirrung entsteht. Da sind Clayface auch vertreten. Aber der Song, der jetzt kommt, ist vom aktuellen Album Nichts ist in Ordnung. Und ihr hört Der Generationenvertrag. Das waren Clayface mit der Generationenvertrag von ihrem aktuellen Album Nichts ist in Ordnung. Das ist erschienen auf ihrem bandeigenen Label Golem Records oder Golem Tonträger, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, aktuelle Nürnberger Hardcore-Band. Checkt das aus. Und Jesse hat schon gemeint. Jetzt kommt das Special. Genau, ein Special. Und da möchte ich jetzt eigentlich auch an Jesse anschließen, weil du ja auch am Anfang gemeint hast, dass etwas an dir immer ein bisschen vorbeigegangen ist. Du hast es auch mit Minuteman gemeint. Und ich komme jetzt mit einem Genre, ich finde, man kann es so nennen. Ich spoilere jetzt schon, worum es geht. Finnischer Hardcore der 80er Jahre. Was ich schon eigentlich seit meiner Teenagerzeit irgendwie kenne und weiß, dass es das gibt. Aber irgendwie habe ich mich nie damit so groß beschäftigt. Ich werde euch auch später auch unter anderem einen Grund verraten, warum. Aber erstmal will ich feiern. Und zwar, ich bin total von den Socken von diesem Genre gerade und habe jetzt in den letzten ein, zwei Monaten mir da einige Tonträger nachgekauft. Da will ich gleich schon mal verraten, dass das sehr einfach ist bei finnischem Hardcore, weil ganz viele dieser Platten in den 2000er Jahren und auch in den 10ern auf DIY-Labels oder Underground-Labels wieder veröffentlicht wurden, also unter anderem Höni Records aus Deutschland, Havoc Records aus USA. Jetzt in letzter Zeit kamen auch ein paar Sachen auf Puke and Vomit nochmal raus, die wurden aber teilweise sogar schon auch auf Höni wieder veröffentlicht, und die Sachen ist cool, dass man die halt irgendwie immer noch in DIY-Punkisten findet oder in auch bei bestimmten eher DIY-orientierten Mail-Ordern. Also es ist jetzt nichts, wo man jetzt groß viel Geld ausgeben muss, sondern man kann eigentlich sich günstiger eine Finnen-Hardcore-Sammlung zulegen, was ich jetzt ein bisschen getan habe in den letzten letzten zwei, drei Monaten. Hat er zum Wetter gepasst. Irgendwie, die Stimmung hat es ganz gut angefangen. Genau, ja, Finnen Hardcore. Wo fange ich an? Bevor ich jetzt die ersten Songs spiele, will ich einfach mal kurz ein paar Facts droppen. Das wichtigste Label damals war eigentlich so Propaganda Records. Also Propaganda Records aus Finnland hat eigentlich die meisten der Platten, die ich jetzt dabei habe, damals in den 80ern rausgebracht. Und dazu muss man sagen, auch ein sehr wichtiges Label war Rockorama Records aus Deutschland. Ein Label, was nicht nur bekannt war für sehr schlechten Deutschpunk, mal mit Ausnahme von Chaos Z, sondern auch dafür, dass es dann ab ungefähr Mitte der 80er zu einem Rechtsrock bis eigentlich sogar Nazi-Label wurde. Vorher haben die aber nicht nur legendäre deutsch Hardcore-Bands und Rumpel-Hardcore-Bands rausgebracht, sondern auch Finnen, Platten der Finnen, teilweise Compilations von den Propagandasachen, teilweise aber auch einfach die deutsche Pressung quasi des Finnen-Labels, und haben so auch vielen Punks in Mitteleuropa finnischen Hardcore zugänglich gemacht. Also ja, das mal so vielleicht so ein bisschen so, woher das, wo so ein bisschen die Label-Hintergründe. Ansonsten kann ich noch zu finnischem Hardcore sagen, dass ich ihn schon sehr, sehr eigen finde. Also es ist, man hört raus, woran sie sich orientiert haben. Also teilweise klingen diese Bands wie eine Mischung aus Discharge und Exploited, nur irgendwie ein Ticken assiger. Teilweise ist aber auch einfach krass gut gespielt. Also auch diese ganzen Propaganda-Records-Aufnahmen sind, finde ich, sehr, sehr gut produziert. Also auch der Hardcore-Punk-Sound kommt da richtig fett und gut rüber. Teilweise ist es aber auch ganz schön noisig. Also die erste Band, die ich heute spielen werde, Chaos, haben teilweise wirklich auch so geile, noisige, fast auch schon postpunkige Passagen mit drin. Den Song, den ich jetzt gleich spielen werde, nicht, aber trotzdem, sowas hört man auch bei Finnen Hardcore manchmal raus, wie ich finde, und dann auch teilweise eine Tendenz zum Thrash Metal. Also gerade auch bei einer Band wie zum Beispiel Bastards, von denen ich auch die erste 7-Inch später spielen werde, die noch sehr primitiver, wilder Hardcore-Punk ist. Vor allem das zweite Album hat dann schon so Thrash-Metalige Riffs mit drinnen. Genau. Vom Inhalt her war Finnen Hardcore eine sehr anarchistische Angelegenheit, aber wenn man jetzt an so Bands denkt wie Crass, also die Finnen Hardcore-Leute, es waren schon richtige Punks mit Iro-Lederjacke und Boots und allem, was dazugehört, und auch viel Alkohol, bestimmt auch viel Drogen, aber trotzdem waren alle Bands sehr, sehr politisch eingestellt. Also bei vielen der Platten, die ich dabei habe, sind auch Texte dabei, oder also die Textübersetzung, die Finnen-Bands haben eigentlich fast ausschließlich alle auf Finnisch gesungen, was es natürlich auch den Sound sehr unique macht, weil es ja doch eine sehr eigentümliche Sprache ist, die ja meines Wissens bis auf mit Ungarn ja überhaupt keine Sprachverwandtschaft hat. Also es ist schon auch ein ungewöhnlicher Gesangssound, den man hört. Und genau, aber auf jeden Fall sind bei vielen der Platten Übersetzungen mit dabei und das ist schon alles sehr, sehr linksanarchistisch eingestellt. Natürlich werden die klassischen Themen behandelt, Krieg, Kapitalismus, Faschismus, Polizeigewalt und. Alles natürlich auch ein bisschen aus so einer Teenager-Bauchwut heraus, aber das ist ja auch cool. Genau, jetzt habe ich einen Vortrag gehalten. Ich werde jetzt mal ein paar Songs spielen und dazwischen dann, hier wird geklopft wie in der Uni oder wie im Hörsaal. Genau. Wir starten mit den vorhin schon angekündigten Chaos. Wahrscheinlich so eine Band, die diesen Sound sehr definiert hat. Vom ersten Album von 1984 hört ihr den Song. Sorry, mein schlauen Zettel, und jetzt wird es bestimmt auch falsch. Kuolet Sankarit, das ist gleich der Opener, und das Album von 1984 heißt Ristinaulitu Chaos. Ihr hört Chaos. Und danach hört ihr noch ein paar Songs und ich erzähle euch dann, wer das war. Don't go. Hier ist Dear Why or Die, die Finnland-Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Genau, das war jetzt so mal der erste Block. Ich werde euch jetzt schon mal helfen, was das war. Gerade habt ihr Tervet Kädet gehört mit Utomolt. Der Song ist auf dem Welcome to 1984-Sampler, dem internationalen Hardcore-Punk-Sampler von Maximum Rock'n'Roll aus dem Jahr 1984. Davor habt ihr zwei Songs gehört von Kansan Utiset mit Da habt ihr gehört zuerst Koira on Panempi Policy und danach dann Koti, Uskonto und Isenma. Davor habt ihr gehört vom Appendix-Album, vom ersten Album Kuetenkin Knollenmä und dafür dann als ersten Song Chaos mit Kuulet Sankarit. Ich entschuldige mich für die falsche Aussprache. Wir geben hier unser Bestes. Ein bisschen was habe ich ja schon erzählt. Jetzt habt ihr so ein bisschen gehört, was... Ach, das ist ein U. Ich habe das als N. Ich habe das falsch geschrieben. Macht nichts. Ich hab's. Aber deswegen, du hast gerade meins vorgelesen. Okay, und dann nehm ich meinen schlauen Zettel. Ja, bitte. alles gut. Genau, das war jetzt der erste Teil. Ich habe ja vorhin schon erzählt, wo ihr diese Platten so herbekommen könnt, wenn ihr euch, wenn ich das interessiert. Die nächste Platte, die ich dabei habe, da werde ich zwei Songs spielen, ist von dem Label, was ihr wahrscheinlich schon alle nicht mehr hören könnt. Puke and Vomit hat es wieder veröffentlicht, weil wir haben jetzt in den letzten Sendungen fast immer was von Puke and Vomit. Ist auch erst kürzlich erschienen. Und zwar haben die wieder veröffentlicht die Destructions, das Album Vox Populi. Das ist auch ein Propaganda- und Rockorama-Album. Und genau, das ist das Album von 1983. Und genau, übrigens gibt es aber auch auf Höni eine Diskografie-LP von Destructions. Also ihr habt die Wahl zwischen nur dem Album oder der Diskografie-LP. Aber die muss man ein bisschen suchen. Genau. Da sind jetzt englische Titel. Singen die auf Englisch? Jessie erkennt das ist dadurch, dass sie sich, glaube ich, meines Wissens an dem internationalen Release hier orientiert haben vom Artwork, sind da die englischen Songtitel drauf, aber die Songs sind auf Finnisch. Okay. Genau. Genau, die haben ja auch einen Vox Populi ist, glaube ich, lateinisch. Die Stimme des Volkes. Mhm. Und, ja. Also ich singe auch nicht auf Lateinisch. Sorry. Richtig dummer Witz. Genau, aber ihr hört jetzt zwei Songs. Ich weiß nicht, wie sie... Lateinischer Punk. Nein, bitte nicht. Von so richtigen Schlaubergern. Von so scheiß Gymnasien. Ja, genau. Ihr hört jetzt zwei Songs. Ich sage euch jetzt die englischen Titel, die spreche ich wieder richtig aus. Und zwar, ihr hört A Tale of the End of the World und danach Suicide von den Destructions. Der erste Song ist, finde ich, hat so ein bisschen, das, was ich vorhin gemeint habe, so ein bisschen weirde, postpunkige Momente. Das ist schon auch stumpfer Punk, aber da hört, ich finde, das klingt nicht so stumpf Hardcore-Punk, also ich finde den Song irgendwie total geil, weird. Stumpf, aber nicht ganz so stumpf. Genau, und danach hört aber wieder was Suicide, also Tale of the End of the World ist so ein bisschen weird und Suicide ist wieder stumpfer, okay. Finnen Hardcore-Punk. Genau. Ihr hört jetzt zwei Songs und danach spiele ich nochmal ein paar Finnen Hardcore-Songs im Anschluss und erzähle euch dann im Anschluss, welche Songs das waren. Aber jetzt erstmal Destructions mit diesen zwei englischen Songs, die aber auf Finnisch gesungen sind. We'll be right back. Das waren gerade Rattus mit zwei Songs. Ihr habt jetzt gerade gehört Muotinazit und davor Raioitstu Ydin Sota. Genau, von ihrer ersten, nicht von ihrer zweiten EP ist das, Raioitstu Ydin Sota. Und davor habt ihr zwei Songs gehört von Bastards, von ihrer Debüt 10-Track-EP habt ihr zwei Songs gehört. Huominen Tule Paina Jainen Alka und Turvalista Huomista. Und davor, jetzt wird's einfacher, habt ihr zwei Songs von Destructions gehört, von ihrem Vox Populi Album. Da habt ihr gehört A Tale of the End of the World und dann im Anschluss gleich Suicide. Und weil wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, würde ich gerne noch einen weiteren Chaos-Song spielen und von dem Debütalbum. Und zwar ein Song, der wahrscheinlich beabsichtigt, ich gehe davon aus, an Boiling Point von SSD Control angelehnt ist. Also zumindest die Strophe klingt ziemlich ähnlich von den Riffs und vom Drumming. Und das finden wir ja gut. SSD Control. Mhm. Und deswegen hören wir jetzt noch diesen Song. Der heißt, glaube ich, Vaiho Teto. Aber sind wir da ein bisschen mit einem Fragezeichen. Aber der Song batscht auf jeden Fall gehörig und den hört ihr jetzt noch. Chaos. Nochmal mein letzter Song von meiner neu angesammelten Finnen-Hardcore-Sammlung. Ja. Yeah. Waren nicht SSD. Sondern Chaos aus Finnland mit einem mit düm, düm, düm, düm, düm, düm, düm. Genau. Und damit sind wir jetzt fast schon am Ende unserer Sendung. Ja, ein bisschen ja. Zeit haben wir noch. Die müssen wir jetzt aber auch ein bisschen verquatschen, weil das sonst mit dem Intro nicht hinhaut. Ich wollte noch eine Frage zu dem Puke and Womit Release stellen, Andi. Wegen dieser englischen Titel. Ja. Die sind ja gar nicht auf Finnisch mit dabei und da ist ja sonst auch nichts mit dabei. Ist das im Original auch so? Oder? Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, weil ich glaube, dass das sich orientiert ist an der Rokorama-Version, wo das dann auf Englisch war. Und ich glaube, bei der Finnen-Version von dem Album ist es dann auf Finnisch gewesen. Ich glaube, es ist auch für den internationalen Markt. Aber da war quasi nicht beides. Also weil, ich meine, es ist ja okay, dass sie die Titel auf Englisch mit dazu schreiben, dass man eine Vorstellung davon hat, was das heißt. Aber das Finnische fehlt ja komplett. Das fand ich jetzt gerade ein bisschen schwach, als ich die mir kurz angeguckt habe. Bei dem Artwork, ja. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist bei der Rokorama-Version so gewesen. Und okay. Die haben sich, glaube ich, vom Artwork an der Rokorama-Version orientiert. Aber dann war das da ja aber auch schon schwach. Ja, es war ja auch für von der Rokorama. Ja. Was soll man jetzt dazu noch sagen? Okay. Na gut, genau. So viel dazu. Sonst kann ich da gar nicht so viel dazu beitragen. Tervet Kedit habe ich auf jeden Fall sofort erkannt, weil ich auch den Sampler habe. Ansonsten ganz viele von den Sachen, die wir heute gehört haben, habe ich mir auch noch nie wirklich in Ruhe angehört. Bei ein paar Sachen werde ich das jetzt, glaube ich, nachholen. Ansonsten habe ich gerade den Punkt verpasst. Hier gegenüber vom Mikro steht eine Uhr, damit man die Sendezeit so ein bisschen im Blick hat. Und diese Uhr hat aber gleichzeitig auch ein Thermometer. und eine Luftfeuchtigkeitsanzeige und ich bin vorhin in die falsche Zeile gerutscht und dachte, um Gottes Willen, es ist irgendwie schon kurz vor 8. Dabei hat es hier die ganze Zeit 20 Grad und es hatte irgendwie so 45% Luftfeuchtigkeit oder so, als wir gerade erst angefangen haben. Ah. Jetzt habe ich den Punkt verpasst, wo beides 20:50 ist. Das wollte ich eigentlich festhalten. Das hat mich jetzt gerade, das fand ich fast ein bisschen schade. Aber gut, da sind wir jetzt dran vorbei. Ansonsten, DIY or Die. Also, ihr hört uns jeden vierten Montag im Monat. Nochmal, um das hier klarzustellen. Wenn ihr Sendungen verpasst habt, wenn ihr Playlisten nachlesen wollt, dann könnt ihr das auf unserem Blog, der da heißt diyordie-radio.blogspot.com. Und ansonsten, das ist der letzte Song auf der Platte, ne? Dann können wir die auch nicht weiterlaufen lassen. Nee, aber dann tue ich dir einfach die Nadel im Notfall wieder zurück. Dann auf den ersten. Dann machen wir das jetzt, weil sonst haben wir jetzt gerade echt einfach irgendwie nichts mehr zu sagen. Und dann hört ihr jetzt als Outro Minuteman von derselben Platte, die ich vorhin schon als Intro gespielt habe, von der Buzz or Howl Under the Influence of Heat, den Song Little Man with a Gun in His Hand. Und dieser Song ist fantastisch. Ja. Minuteman. Und dann verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war DIY or Die mit Andy und Jess. Bis im März. Bis im März? Ja. Tschüss. Ciao.